Morning, morning, morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. By now you should be excited about the resurrection of the dead. Inzwischen solltest du dich über die Auferstehung der Toten freuen. So, if you had a dog that you loved so much, don't worry, it will be resurrected. Wenn du einen Hund hattest, den du so sehr geliebt hast, mach dir keine Sorgen, er wird auferweckt werden. At least that's how I understand this passage and some other passages in the Bible. Zumindest verstehe ich diese Stelle und einige anderen Bibelstellen so. The body is sown in decay, he says in verse 43, but it will be raised in immortality. Der Leib wird in Verwesung gesät, sagt er in Vers 43, aber in Unsterblichkeit auferweckt. So, if he says the body is sown in decay, wenn er sagt, dass der Leib in Verwesung gesät wird, that means the body is going to completely decompose. Bedeutet das, dass er sich vollständig zersetzen wird. I have made a will. Ich habe ein Testament gemacht. I never ever thought I would make a will, but I did. Ich hätte nie gedacht, dass ich ein Testament machen würde, aber ich habe es getan. The reason why I did is because our son that we adopted, Clayton. Der Grund dafür ist unser adoptierter Sohn Clayton. Because I realized that Clayton, although he's an adult, he's 18 years old, actually 19 now. Weil ich erkannt habe, dass Clayton, obwohl er erwachsen ist, er ist 18, eigentlich 19 Jahre alt. I realized he doesn't have the maturity to inherit everything that we have. Nicht die nötige Reife hat, um alles zu erben, was wir haben. So I'm not planning to die. Ich habe nicht vor, schon zu sterben. I'm not planning to leave this earth and go to be with Jesus forever. Ich habe nicht vor, diese Erde schon zu verlassen und für immer bei Jesus zu sein. But the truth is, I do not know when my race is over. Aber die Wahrheit ist, dass ich nicht weiß, wann mein Lauf vorbei ist. And when my race is over, I've decided I will leave this earth and go and be with Jesus. Aber wenn mein Lauf vorbei ist, habe ich beschlossen, diese Erde zu verlassen und zu Jesus zu gehen. And then I thought, dann dachte ich, if my race is over very soon, wenn mein Rennen sehr bald vorbei wäre, Clayton has a right of 1/3 of the inheritance with my other 2 sons. Hat Clayton ein Anrecht auf 1/3 des Erbes mit meinen anderen beiden Söhnen. But he does not have the maturity. Aber er hat nicht die Reife. So I decided, you know what, let's make a will. Also beschloss ich, ein Testament zu machen. And I did. Und das tat ich. I even did put my body into that will. Ich habe sogar meinen Körper in das Testament eingetragen. I said that should I go before Debbie? Ich habe festgelegt, sollte ich vor Debbie gehen? Debbie has the freedom to choose to do with her body anything she wants. Dass Debbie die Freiheit hat, mit meinem Leib zu tun, was immer sie will. Dump it in the ocean to be eaten by the fish. Ihn ins Meer zu werfen, damit er von den Fischen gefressen wird. Burn it, cremate it. Ihn zu verbrennen, einzuäschern. Bury it normally, whatever she wants to do. Normal zu beerdigen, was auch immer sie tun will. See, in my understanding of the Bible, it doesn't matter what happens to the body. It really makes no difference. Nach meinem Verständnis der Bibel ist es egal, was mit dem Leib geschieht. Es macht wirklich keinen Unterschied. Because right here the Bible says the body is sown in decay. Denn genau hier sagt die Bibel, dass der Leib in Verwesung gesät wird. What does it matter if it is decayed through burning, through burying, through whatever? Was spielt es für eine Rolle, ob er verbrannt, begraben oder sonst irgendwie verwesen wird? It's going to decay anyhow. That's the whole purpose of this human body. Er wird so oder so verwesen. Das ist der ganze Zweck des menschlichen Leibes. Debbie told me that she's already decided what she will do with my body. Debbie hat mir gesagt, dass sie bereits entschieden hat, was sie mit meinem Leib machen würde. She said she will give my body to science to confuse the scientists. Sie sagte, sie werde meinen Leib der Wissenschaft übergeben, um die Wissenschaftler zu verwirren. I told her. Ich sagte ihr. If that's what you're going to do, tell them to focus on my heart. Wenn du das vorhast, dann sag ihnen, sie sollen sich auf mein Herz konzentrieren. That's where they will find all the secrets. Dort werden sie alle Geheimnisse finden. So look at the beautiful news that the Apostle Paul gives us here. Schau dir die schöne Nachricht an, die uns der Apostel Paulus hier mitteilt. The body is sown in decay, but will be raised in immortality. Der Leib wird in Verwesung gesät, aber in Unsterblichkeit auferweckt werden. My dear friend, mein lieber Freund, there comes a moment when your Jesus will come back. Es kommt der Moment, in dem dein Jesus wiederkommt. And then your body will be resurrected. Dann wird dein Leib auferweckt werden. And don't worry, it's not going to look anything the way it looked before. Keine Sorge, er wird nicht mehr so aussehen, wie er vorher ausgesehen hat. And it's going to be completely immortal. That means und er wird völlig unsterblich sein. Das bedeutet, the process of death will never take place. Dass der Prozess des Sterbens niemals stattfinden wird. People have asked the question. Menschen stellen die Frage. In heaven do we have to sleep? Werden wir im Himmel schlafen müssen? Of course not. Natürlich nicht. And I tell you why. Ich sage dir warum. Why do you have to sleep today? Warum musst du heute schlafen? Oh, because I get so tired, I need some rest. Weil ich so müde werde, dass ich etwas Ruhe brauche. That's not really true. Das ist nicht wirklich wahr. The truth is that you sleep because every day in your body cells are dying and they have to be renewed. Die Wahrheit ist, du schläfst, weil jeden Tag in deinem Körper Zellen absterben, die erneuert werden müssen. In rest you renew yourself. In der Ruhe erneuerst du dich. You see, if death is over, wenn der Tod vorbei ist, and you are resurrected immortality, und du in Unsterblichkeit auferstanden bist, that means there is no more dying process in your body cells. Bedeutet das, dass in deinen Körperzellen kein Sterbeprozess mehr stattfindet. But you don't need to sleep because you don't need to be restored. Du brauchst also nicht zu schlafen, weil du nicht erneuert werden musst. You're never gonna get older. Du wirst nie älter werden. Always live with this incredible perfect body. Du lebst immer mit diesem unglaublich perfekten Leib. So Reinhard. Also Reinhard. Then if my body is going to be wasting away anyhow, wenn mein Leib sowieso verkümmert, why should I take care of my body? Warum sollte ich mich dann um meinen Leib kümmern? I eat and drink whatever I want. Ich esse und trinke, was ich will. Because it's all going to decay anyhow. Denn es wird sowieso alles verwesen. Well, there is truth in that. Da ist etwas Wahres dran. Let me tell you why a Christian should take care of its body. Ich sage dir, warum ein Christ auf seinen Körper achten sollte. In fact, not only a Christian, why any human being should take care of his body. Aber nicht nur ein Christ, sondern jeder Mensch sollte auf seinen Körper achten. This argument that my body is going to decay anyhow, it doesn't matter how I take care of it. Das Argument, mein Leib wird sowieso verwesen, egal wie ich mich um ihn kümmere. I can understand it because there's truth in it. Das Argument kann ich verstehen, denn es steckt eine Wahrheit darin. But I will tell you why we should take care of our body. Doch ich sage dir, warum wir auf unseren Körper achten sollten. But I'm only going to tell you that tomorrow. Aber das erzähle ich dir erst morgen.